Der treue John. Es war einmal im Inselreich Delolia ein junger und charismatischer König namens Theodore. Theodore liebte sein Volk und war stets bestrebt, das Volk seines Königreichs glücklich zu machen. Delolia war eine Gruppe von Inseln mit einer reichen Wirtschaft, mit vielen Händlern, die innerhalb des Königreichs und mit ihren Nachbarn Handel betrieben. Oft zog der König mit seinem treuesten Diener John durch das Königreich. Theodore verkleidete sich als Kaufmann. Johannes und sein alter Freund Ted reisten so zusammen durch das Königreich. Deshalb kannte Theodore sein Volk und wusste, wie er es glücklich machen konnte. Hey, hallo Marty. Ja, hallo Ted. John wartet auf dich. Er hat es gefunden. Danke, Marty. Wir haben das Tier gefangen genommen, das die Ursache für das ganze Chaos im Königreich war. Aber ich muss sagen, manchmal macht es ganz schön Lärm. Sehr gut. Was? Was ist das für ein Ding? Ich glaube, dieses Ding ist ein Frettchen. Hey! Wen nennst du hier ein Ding? Holt mich aus dieser Kiste raus, dann zeige ich euch, was für ein Ding ich bin. Es spricht? Oh ja, du bist ja ein kluger Mann. Huch? Ich heiße Freddy. Ich wurde vom bösen Zauberer Alistair in diese pelzige kleine Marionette verwandelt. Ich hatte nur versucht, etwas zu essen zu bekommen, als du mich hier eingesperrt hast. Jetzt hol mich hier raus, damit ich den alten Zauberer dazu bringen kann, mich wieder zurückzuverwandeln. Aber warum hat er dich in ein Frettchen verwandelt? Ich habe früher für König Zarius als Goldschmied gearbeitet. König Zarius? Ja, dieser König ließ Alistair einen Zauber über alle Goldschmiede legen, um ihm das gesamte Gold in verschiedenen Formen zu bringen. Das machte den Rest des Volkes arm und unglücklich. Der Zauber hatte mich irgendwie erschöpft und ich versuchte zu fliehen. Aber bevor ich fliehen konnte, fand mich Alistair und machte mich zu diesem. Oh, das ist schlecht. So ist es. Ich werde ihn finden und er muss dafür bezahlen. Dann sollte ich dir helfen. Du? Du und welche Armee? Wenn es jemanden gibt, der mir helfen kann, dann ist es der König. Er soll ein guter Mann sein. Ich bin... Sir, ich denke, Sie sollten zuerst darüber nachdenken. Zarius ist seit Jahren ein Feind von Ihnen und von Ihrem Vater. Wollen Sie wirklich darunter gehen und einen Kampf beginnen? Oh, mach dir keine Sorgen, John. Er wird es nicht bemerken. Hey, was flüstert ihr beiden Schwachköpfe denn da oben herum? Oh, keine Sorge. Mein Name ist Ted und das ist Johannes. Wir helfen dir weiter. Los geht's. Ted und John brachten Freddy zurück ins Schloss, in das Zimmer des Königs. Hier. Was machen wir hier? Was, wenn der König es herausfindet? Wo willst du hin? Oh, keine Sorge, Freddy. Huh? Hallo, Freddy. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Entschuldigen Sie, dass ich in Ihrem Zimmer bin, Sir. Freddy, ich bin's, Ted. Auch bekannt als König Theodor von Delolia. Oh, mein König. Es tut mir leid, wie ich vorhin zu Ihnen sprach. Alles in Ordnung. John wird dich in dein Zimmer bringen, wo du dich ausruhen kannst. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, werden wir aufbrechen. Wuhu, also gut. Hier geht's lang. Ich hoffe, König Theodor weiß, was er tun muss. Ich frage mich, wie wir überhaupt noch durch die Tore kommen werden. Ich habe den perfekten Weg. König Zarius ist von Gold besessen. Wir können uns als Goldschmiede verkleiden und die Prinzessin auf das Schiff locken und dann den König auffordern, mich im Austausch für sie freizulassen. Freddy erklärte John, der ziemlich beeindruckt war, den gesamten Plan. Am nächsten Morgen gingen sie zum Schiff, erzählten König Theodore von ihrem Plan und setzten die Segel Richtung Goldenes Königreich. Wir segeln, segeln, segeln weg in das unbekannte Meer. Wir bringen die Prinzessin auf das Schiff und dann verwandeln sie mich. Lasst uns reingehen. Ich bin hungrig. Oh, was ist das? Es ist ein Gemälde der Prinzessin, Sir. Prinzessin Sophia. Sie ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Jetzt möchte ich sie zurück ins Königreich bringen und Zeit mit ihr verbringen. Ich werde sie wie eine Königin behandeln. Land in Sicht! Das Goldene Königreich! Haha, wunderbar! Das Trio ging zur Burg und in den Thronsaal. Ich fürchte, ich kann euch nicht reinlassen. Wir kommen und bringen Geschenke für die Prinzessin und den König. Ah, einen Moment. Ich werde den König unverzüglich informieren. Wo ist Freddy hin? In der Zwischenzeit, als John und Ted darauf warteten, den König und die Prinzessin zu treffen, lief Freddy in die Kammern des Magiers, um einen Weg zu finden, sich zurückzuverwandeln. Wo ist er denn? Wo ist bloß sein Zauberstab? So, so, so. Sieh mal, wer da ist. Huh? Lauf! Nicht so schnell. Stopp! Endlich, ich habe dich. Oh, nein. Nicht wieder in den Käfig. König Zarius und Prinzessin Sophia werden euch jetzt empfangen. Nun wird auch Zeit. Komm, Johannes. Seid gegrüßt, Eure Majestät. Eure Hoheit, die Goldschmiede, von denen ich euch erzählt habe. Ah, willkommen. Goldschmiede sind in meinem Königreich immer willkommen. Und das ist für die Prinzessin. Oh ja, das ist sehr schön. Ein Engel für einen Engel. Und wir haben noch viele weitere goldene Artefakte auf dem Schiff, Milady. Es wäre einfacher für euch, sie dort auszuwählen. Darf ich gehen, Vater? Bitte! So ein Unsinn! Du wirst nicht auf das Schiff eines Fremden gehen. Nein! Ach, bitte, Vater! Es wird doch für dich sein, damit du mehr Gold hast. Bitte! Alles klar, na gut. Aber nicht allein. Ihr da. Geht mit der Prinzessin an Bord des Schiffes. Sehr wohl, Eure Hoheit. Psst, Eure Majestät, habt ihr Freddy gesehen? Er wird vermisst. Oh, ich vermute, er wird zum Schiff zurückgelaufen sein. Als Ted und John die Prinzessin zum Schiff führten, rief der König einen seiner Minister und bat ihn herauszufinden, wer die beiden waren und woher sie kamen. Wer ist dieser Mann und warum kommt er mir bekannt vor? Finde es sofort heraus. Sehr wohl, Majestät. Unterdessen war die Prinzessin begeistert, als sie die verschiedenen Goldartefakte auf dem Schiff sah. Oh, wow! So schön! Ich will das hier und das auch. Geh los und mach alles fertig. Wir werden bald entladen. Wie ihr wünscht, Majestät. Der Plan funktioniert, Sir. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen sofort los. Aber was ist mit Freddy? Es bleibt keine Zeit. Los geht's. Die sind so viel besser als die in der Goldenen Galeria. Hier gibt es so viele süße kleine Dinge. Ich frage mich, wo die Wache ist. Was? Nein! Hilfe! Ted ging zu ihr und erklärte der Prinzessin die gesamte Situation. Er erzählte ihr von seiner wahren Identität, von Freddy und dem Zauber, der auf das ganze Königreich ausgeübt wurde. Oh, Prinzessin, Ich war sofort in euch verliebt, als ich euch sah. Würdet ihr mir helfen, meinen Freund zu retten und meine Königin zu werden? Prinzessin Sophias Herz schmolz dahin. So stimmte sie zu, König Theodore zu helfen. Ich wusste nichts von dem Zauber. Das ist schrecklich. Ich werde selbst eine Nachricht schicken, wenn wir dort ankommen. Die königliche Wache sah, wie das Schiff in See stach und informierte den König. Der König war wütend. Was? Ich will wissen, wer dieser Mann war. Sofort. Es scheint, dass das Schiff König Theodore von Delolia gehört. König Theodore? Schnell, wo ist der Magier? Ich will ihn sofort sehen. Der König ging in die Kammern des Magiers und erzählte ihm, was passiert war. Er befahl ihm, einen Zauber auf das Schiff zu legen, um die Prinzessin zurückzubringen. Eure Majestät, ich habe zwei ausgezeichnete Flüche, die den König zerstören werden. Na los! Zuerst, wenn der König vom Schiff steigt, erwartet ihn ein königliches Ross. Sobald er auf das Pferd steigt, wird es mit ihm wegreiten, ihn weit wegbringen und nie wieder zurückkehren. Sein einziger Weg, um zu entkommen, ist, wenn jemand anderes das Pferd versteckt, ohne es dem König zu sagen. Sonst wird es für immer einfrieren. Wunderbar! Und wenn das nicht funktionieren sollte, wird es der zweite Fluch tun. Und was ist das? Ihr werdet ihm diesen goldenen Mantel als Friedensopfer übergeben. Und wenn er ihn anzieht, werden er und sein ganzes Königreich zu Stein werden. Und wenn ihn jemand von diesem Fluch erzählt, wird er sich im Nu in Stein verwandeln. Gut gemacht, Alistair. Kommt, lasst uns sofort zu den Docks gehen. Oh nein, ich muss einen Weg finden, sie zu warnen. Ah, sein Zauberstab. Ich muss ihn erreichen. Hab ihn. Nur, wie funktioniert dieses Ding? Sesam, öffne dich. Aha, es hat funktioniert. Salasim, salasalasum. Haha, wunderbar. Jetzt muss ich los und John warnen. Freddy wedelte mit dem Stab und mit einer kleinen Rauchwolke löste er sich in Luft auf. In der Zwischenzeit hatte das Schiff in Delolia angelegt. Der König bat einen Boten, König Zarius, eine Nachricht zu überbringen. Ich hoffe, dass es Freddy dort gut geht. Hey, John! Wer bist du denn? Ich bin's, Freddy. Hör zu, wir haben keine Zeit. Der König sagte dem bösen Alistair... Freddy erzählte John alles, was er gehört hatte und warnte ihn vor den Flüchen. Er sagte ihm, dass, wenn es jemand dem König sagen würde, er sich in Stein verwandeln würde. In diesem Moment, als Freddy Johannes alles erzählte, kam ein schönes Pferd an und stellte sich vor den König. Sehr gut. Wunderbar. Dieses Pferd wird uns zurück in den Palast bringen. Gerade als Theodore auf das Pferd steigen wollte, schlug Johannes den Gong, der an ihm vorbeigetragen wurde. Das machte dem Pferd Angst und es lief davon. Wie unhöflich. Wie konnte Johannes dem König das antun? Ist in Ordnung. John ist mein treuester Diener. Ich bin sicher, er hatte seinen Grund, das Wohl des Königs im Auge zu behalten. Puh, das war knapp. Der König und die Prinzessin gingen in den Palast. Ein Bote kam zu John und berichtete ihm von der Ankunft von König Zarius. Er ist hier? Schon? Ja, Sir. Er sagt, er kommt in Frieden und trägt Geschenke für den König und die zukünftige Braut. Das ist komisch. Hallo, König Theodore. Seid gegrüßt. Ebenfalls, Sire. Ich komme mit Geschenken. Bitte akzeptiert und nehmt diesen goldenen Mantel. Es ist seit Generationen Tradition in meiner Familie, dass der Bräutigam diesen goldenen Mantel als Zeichen der Stärke trägt. Oh, das ist ja wunderbar. Ich fühle mich geehrt. Na los, warum ziehst du ihn nicht an? Gerade als König Theodore im Begriff war, den goldenen Mantel anzuziehen, sprang John auf ihn zu und riss den Mantel aus seinen Armen. Er warf ihn zu Boden, was einen großen Funken und Rauch verursachte. Was soll der Unsinn? Wie kannst du es wagen, unsere Familientradition zu verspotten? Das ist eine totale Schande. Wieso erlaubst du es ihm, unser Familienerbstück zu ignorieren? Er hat recht. Johannes, du lässt mir keine andere Wahl, als dich mit der schlimmsten Strafe zu belegen, die es gibt. Du bist ab sofort auf Lebenszeit aus dem Königreich der Lolia verbannt. Nein, nein, das ist alles meinetwegen. Wenn jemand gehen sollte, dann ich, mein König. Ich denke, ich sollte euch sagen, was tatsächlich passiert ist. Nein, nein, niemals wirst du dafür die Verantwortung übernehmen. Jetzt, wo du dein Leben zurück hast. Bevor ich gehe, mein König, darf ich noch etwas dazu sagen? Ja, du darfst. Alles, was ich vorhin tat, war, um euch von den Zaubersprüchen zu bewahren, die König Zarius euch auferlegt hatte. Das Ross, das mit dem Klang des Gongs verjagt wurde, hättet ihr euch draufgesetzt, wäre es weit, weit weggelaufen, um nie wieder zurückzukehren. Und der goldene Mantel, das war kein Familienerbstück. Dieser Mantel, hättet ihr ihn angezogen, hätte er euch und das ganze Königreich in Stein verwandelt. Ich habe das nur für euch getan, mein edler König. Oh nein, John! Mein treuester Diener, was habe ich getan? Vater, wie konntest du nur? Vater, wo ist er hingegangen? Es scheint, dass er weggelaufen ist. Oh, armer John, jetzt solltest du... Warte, ich habe Alistairs Zauberstab. Hätte ich doch gleich daran gedacht. Salasum, Salasim. Das geopferte Leben wird ihm zurückgegeben. Und zwinkernd öffnete der treue John seine Augen und war nicht mehr versteinert. Oh, danke, mein Freund. Das ist doch das Mindeste, was ich für meine hilfreichen Freunde tun konnte. Und für mich auch. Du bist der treueste Mensch, den ich je haben werde. Von heute an bist du nicht mehr ein Diener, sondern mein Freund. Ich habe eine Bedingung. Nur wenn ihr Freddy wieder in ein Frettchen verwandelt. So viel dazu, ein Freund zu sein.